Zum Tag der Sonne wurde am 5. April im Kunstmuseum in der Stadt Komsomolsk na Amure von Russland die Ausstellung der Bücher, Fotos und kunstgewerbliche Handarbeiten der TVRK eröffnet. In der Ausstellungshalle sind die Fotos über das heilige revolutionäre Leben und die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il sowie die Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un zur Schau gestellt. Auch die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die Publikationen über die Überlegenheit der anthropozentrischen sozialistischen Ordnung und die blendende Entwicklung der TVRK und die hochwertigen kunstgewerblichen Handarbeiten waren zur Schau gestellt. An der Eröffnungsfeier beteiligten sich die Persönlichkeiten des Stadtrates Komsomolsk na Amure, wie der Bürgermeister, die Angestellten des Museums, die Stadtbürger, die Journalisten und der stellvertretende Generalkonsul und die Konsuln der TVRK in Chabarowsk. Die Ausstellung endet am 22. April.